Konflikt um die Wahrheit, aber mit der entschiedenen Absicht, sich nicht zu verbrennen. Ihre Fähigkeit besteht darin, in der dunklen Leere einen Ort zu finden, wo der Strahl des Lichts ohne das dies vorher zu erkennen gewesen wäre, kräftig aufgegangen werden kann.